Langsam, Kinder, langsam. Ich habe für alle genügend dabei. Für dich und für dich. Danke. Danke. Ich wette, ihr habt noch nie so gute Lutscher bekommen. Das sind ganz spezielle. Sie werden niemals kleiner, egal wie lange ihr daran auch schleckt. Ja, ja, so bin ich eben. Und ich hätte auch so gern einen Lutscher. Hey, lasst uns spielen gehen. Ja, gehen wir. Ich wünsche euch viel Spaß, Kinder. Eines Tages, als der Besitzer des Süßwarenladens Lutscher an die Kinder des Dorfes verteilte, wurde es Pinocchio wieder einmal klar, was es bedeutet, eine Puppe zu sein. Nur zu gern hätte er auch einen Lutscher gehabt. Aber als Holzmarionette bekam er nur äußerst selten etwas geschenkt. Und wie er nun traurig zum Laden hinüberblickte, sah er plötzlich, wie ein Junge namens Bruno gerade dabei war, einen Lutscher zu stehlen. Hey! Bleib stehen! Du Idiot hast meinen Lutscher kaputt gemacht! Dein Lutscher? Du bist ein Dieb, du hast die Lutscher gestohlen! Sag das nochmal! Wenn du dich mit mir prügeln willst, dann fang an, Bruno. Was ist denn da los, Kinder? Hallo, Vater! Ich hab gefragt, was los ist. Er hat behauptet, ich sei ein Dieb. Ich hab selbst gesehen, wie er die Lutscher gestohlen hat. Wer sich bestehlen lässt, ist selber dumm. Das ist meine Meinung. Wenn du dir etwas wegnehmen lässt, ist das dein eigener Fehler. Du siehst merkwürdig aus wie eine Puppe. Ich habe noch nie gesehen, dass sich eine Puppe so ganz von allein bewegen kann. Wer hat dich geschnitzt, Puppe? Mama Meister Geppetto, mein Papa, Papa. Tatsächlich? Geppetto hat dich also gemacht, weil er einen Sohn wollte. Ja, nur schade, dass er mich nicht wie einen richtigen Jungen gemacht hat. Das heißt also, du möchtest ein Junge sein wie Bruno? Ja, das ist mein allergrößter Wunsch. Ich möchte auch Dinge schmecken und fühlen können. Ja, warum haben Sie denn Ihr Lager so weit draußen im Wald aufgeschlagen? Das liegt an meinem Beruf. Was haben Sie denn für einen Beruf? Den erfährst du noch früh genug. Pinocchio war mit Bruno und dessen Vater weit nach draußen in den Wald gegangen, wo sie ihr Lager aufgeschlagen hatten. Sie waren noch gar nicht lange dort, als drei Bettler dazukamen und dem Vater von Bruno ihr erbetteltes Geld gaben. Hey, wird aber höchste Zeit. Das ist alles, was wir bekommen haben, Boss. Gib her. Das ist kümmerlich. Nehmt euch was vom Braten. Danke, Boss. Wir hätten beinahe ein Kind geschnappt, aber es traute uns nicht und rannte davon. Früher war das mit den Kindern viel einfacher. Die werden immer schlauer. Wie, was? Sie versuchen auch kleine Kinder zu schnappen? Natürlich mache ich das. Ich fange gutgläubige Kinder und verkaufe sie an Erwachsene, die keine haben. Oh nein, ich glaube, ich muss jetzt nach Hause. Bleib sofort stehen! Du brauchst vor mir keine Angst zu haben, Holzjunge. Ich hab was Besseres zu tun, als mich um dich zu kümmern. Wie heißt du eigentlich, Pinocchio? Soll ich aus dir einen richtigen Jungen machen? Mit diesem Ring hier? Mit der Kraft dieses Ringes kann ich erreichen, was ich will. Aber er funktioniert nur bei faulen Leuten. Ehrlich, ich bin stinkfaul und hasse Arbeit. Mal sehen, ob er auch bei einer Puppe funktioniert. Durch meinen Zauber wird's gelindert, was bisher bei dir war, behindert. Mund und Nase werden offen, Geruch, Geschmack, nun du kannst hoffen, werden dir wie Schmerz und Pein nie mehr fremde Dinge sein. Der Preis dafür, das wirst du sehen, ist eines alten verlustig gehen. Noch ehe dieses Wort verklungen, macht der Ring aus dir einen Jungen. Jetzt zwick dich mal. Au, das tut gar nicht gut. Das nennt man Schmerz. Beiß mal ein Stück davon ab. Wunderbar. Endlich kann ich schmecken, was ich esse. Das ist genug. Was ist los? Jetzt hat's überhaupt keinen Geschmack mehr. Ganz einfach, du bist wieder eine Puppe. Bitte, Boss, lass mich wieder ein richtiger Junge sein. Ich will auch alles tun, was du von mir verlangst. Ich werde sogar betteln gehen. Ja, na dann, ich möchte 100 Goldstücke. Ich bin nur eine Holzpuppe, woher soll ich Gold haben? Gut, dann bringst du mir eben den alten Mann, der dich geschnitzt hat. Nicht mein Papa. Bring ihn mir und ich verspreche dir, dass du ein richtiger Junge wirst. Ich bring ihn, Boss. Das erste Mal in seinem Leben hatte Pinocchio richtigen Schmerz und echten Geschmack empfunden. Sein Wunsch, für immer ein echter Junge zu sein, war nun größer denn je. Und so rannte er so schnell er konnte nach Hause zu seinem Vater. Ja, brauchst du irgendwas? Ja, du musst mir helfen. Dir helfen? Womit denn? Ich will ganz ehrlich sein. Hm? Ein Mann im Wald hat mich in einen echten Jungen verwandelt, und zwar mit einem Ring. Unsinn, Pinocchio, kein Ring der Welt kann dich in einen Jungen verwandeln. Aber es stimmt wirklich, als ich mich in die Hand gezwickt hatte, tat's furchtbar weh. Ich hab was geschmeckt, dann hat er gelacht und mich wieder in eine Puppe verwandelt. Er hat gemeint, ich werde erst wieder ein Junge, wenn ich ihm 100 Goldstücke bringe oder für ihn arbeite. Aber das kann ich nicht machen. Du bist doch das Liebste auf der Welt, was ich habe. Aber Papa, es hat doch so viel Spaß gemacht, Fleisch zu schmecken. Hör mal, mein Schatz. Wenn es dir wirklich so viel bedeutet, dann gehe ich zu ihm. Papa, das würdest du wirklich für mich tun? Wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Papa, ich hab dich lieb. Aber du musst mir versprechen, dass du ein guter Junge wirst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du besonders gut auf dich aufpassen. Ich werde ganz fest arbeiten, bis ich 100 Goldstücke habe. Dann komme ich und hol dich, Papa. Nur etwas später kam auch schon Brunos Vater, um Geppetto abzuholen. Der alte Mann war aus Liebe zu seinem Sohn tatsächlich bereit, für den Schurken zu arbeiten. Kopfschüttelnd saß der Geist der Grille in Geppettos Werkstatt und beobachtete den Abschied. Vergiss nicht, dein Taschentuch einzustecken, wenn du in die Schule gehst. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, sagst du es dem Lehrer oder dem Polizisten. Versprichst du mir das? Mhm. Meld dich, alter Mann, es geht los. Pass auf dich auf, mein Liebling. Das mach ich. Pass du auch auf, Papa. Mhm. Oh, bitte, pass gut auf dich auf, mein Sohn. Papa, und dich so schnell wie möglich holen. Wiedersehen, Pinocchio. Mein Papa ist weg. Es tut weh. Au! Das Hinfall tut weh. Junge, deswegen habe ich mächtig Kohldampf. Oh. Da ist was zum Futtern. Das wird bestimmt ausgezeichnet schmecken. Ach, schmeckt ja scheußlich. Wie kann Papa sowas nur gut finden? Weg damit. Hey, Pinocchio, wie kannst du es nur wagen? Du hast deinen lieben Vater verkauft. Er ist doch freiwillig weggegangen. Nein, das stimmt nicht. Du bist ein undankbarer Kerl. Er wollte dich damit nur glücklich machen. Du hältst dich da gefälligst raus. Jetzt gehört das Haus mir ganz allein. Es ist noch nicht zu spät. Schnell, du kannst deinen Vater noch einholen. Du kannst dich gern auf den Weg machen. Woher willst du denn was zu essen bekommen? Du hast kein Geld. Wovon willst du leben, hä? Ich werde schon was zu essen finden. Kümmere dich lieber um deinen eigenen Mist. Miesmacher! Au! Stimmt, das tut weh, weil ich ein richtiger Junge bin. Oh nein, Pinocchio, du bist ein richtiger Trottel. Was könnte ich denn jetzt machen? Irgendwas, was viel, viel Spaß macht. Tja, Pinocchio hatte nur noch sein Vergnügen im Kopf. Aber er sollte schon bald merken, dass es gar nicht so einfach war, ganz allein zurechtzukommen. Es begann schon, als er zum Süßwarenladen des Dorfes ging und einen Lutscher haben wollte. Warum wollen Sie mir keinen Lutscher geben? Ich habe großen Hunger. Ich möchte einen Lutscher, bitte. Hör mal, kranke oder alte Leute sind die einzigen, die einen Lutscher umsonst bekommen. Wenn du einen willst, musst du arbeiten und Geld verdienen, Junge. Hast du verstanden? Ich bin noch zu jung, um Arbeit zu bekommen. Dann kannst du einem Erwachsenen helfen, der Arbeit hat. Du kannst zum Beispiel mir in meinem Laden zur Hand gehen. Was? Sie wollen mich wohl für dumm verkaufen? Ich soll umsonst arbeiten? Das ist eine Gemeinheit. Reiß dich zusammen. Ich habe in meinem Leben noch nie so einen faulen Kerl gesehen wie dich. Von Ihnen will ich gar keinen Lutscher mehr haben. Was? Du fauler, frecher Nichtsnutz. Lass dich ja bloß nicht mehr blicken. Mit sowas hatte Pinocchio nicht gerechnet. Er war dem Lutscherverkäufer davongelaufen, bis der die Verfolgung aufgab. Aber nun quälte ihn der Hunger. Und er ging langsam zu einem Strauch mit giftigen Beeren hinüber. Vielleicht ist das gar nicht so toll, ein richtiger Junge zu sein. Da muss man doch nur arbeiten. Ich mag überhaupt nicht arbeiten gehen. Pinocchio, bereust du, was du getan hast? Wo drückt denn der Schuh, hä? Nicht essen, sie sind giftig! Eine Klappe! Pinocchio, du wirst krank davon! Bitte hör auf, sie sind giftig! Glaub mir doch! Aber Pinocchio konnte nicht hören. Er stopfte gierig die Beeren in sich hinein, bis er fürchterliche Bauchschmerzen bekam. Das tut so weh, das tut so weh, das tut so weh! Hättest du gehört? Ich hab dir extra gesagt, du sollst nicht essen, aber du hast nicht zugehört. Es tut weh. Pinocchio, was sollen wir jetzt tun? Es tut so weh. Ich will kein richtiger Junge mehr sein. Du bist kein richtiger Junge, Pinocchio. Was? Du kannst noch nicht ein Mensch sein. Du hast nicht das Mitgefühl, das man als Mensch haben muss. Aber ich will kein Mensch sein. Das finde ich überhaupt nicht gut. Es ist so schwierig. Das liegt daran, dass du nicht weißt, wie sehr sich Menschen auch freuen können. Wie freuen? Es gibt viele Arten der Freude, die das Leben der Menschen lebenswert machen. Die Freude daran, etwas ohne Belohnung zu machen. Oder die Freude an der Arbeit. Arbeit? Wie kann Arbeit Freude machen? Das kann ich nicht beschreiben. Tu es selbst und du wirst sehen, was ich meine. Wie kann ich das machen? Wo soll ich anfangen? Als erstes musst du wieder denken und fühlen wie eine Holzpuppe. Dann geh und suche Geppetto. Du musst den Zauberring finden, dreh den Stein zurück und du bist wieder eine Puppe. Nein, warte! Jetzt ist sie wieder weg. Gut, ich mach's! Du wirst sehen! Mit Schwung, so mag ich's. Hast du auch einen Namen? Ich heiße Giorgio, Kumpel. Hallo. Giorgio? Wo kommt der denn her? Ja, meine Freundin, die Fee, hat mich hergeschickt, um auf dich aufzupassen. Sie meint, ein bisschen Hilfe kann nicht schaden. Wir bauen unsere Nester schon seit Generationen auf Eichen. Wir sind quasi Experten, was Eichenholz angeht. Keine Sorge, ich werde ein wachsames Auge auf dich werfen. Hey, ich brauche deine Hilfe nicht, Giorgio. Das schaffe ich noch allemal alleine. Aha, und deshalb hast du Gift gegessen, obwohl dich die Grille gewarnt hat. Na, wart's ab. Dir werde ich's zeigen. Dir geht ganz schön ran. Hör mal, Eichenkopf. Jedes Mal, wenn du nicht folgst, bekommst du eine Spritze verpasst, verstanden? Du hast einen ganz schön harten Schnabel. Endlich löst mich jemand ab und kümmert sich um mein Problemkind. Ich hab eine Pause verdient. Tja, nun passte also Giorgio, die Krähe, auf Pinocchio auf. Und Giorgio war nicht zimperlich. Sobald Pinocchio nicht gehorchte, hackte er ganz einfach mit seinem spitzen Schnabel zu. Und so gingen die beiden zum Haus von Brunos Vater, wo Geppetto bereits ein halbes Dutzend von Puppen geschnitzt hatte, die alle mit Hilfe des Zauberrings zum Leben erweckt worden waren. Die sehen zwar aus wie ich, aber irgendwie stimmt da was nicht. Was ist denn da los? Woher kommen denn die Witzfiguren? Hey, hau ab, Pinocchio! Sag endlich, was du hier willst. Ich komme, um meinen Papa zu holen. Und ich möchte, dass sie mich wieder in eine Holzpuppe verwandeln. Hast du die 100 Goldstücke dabei? Sie haben gelogen. Sie haben mich nicht in einen Menschen verwandelt. Sie haben den Teufel aus mir gemacht. Was hast du gesagt? Ich wollte kein Teufel werden. Wo ist mein Papa? Lassen Sie ihn gehen! Lassen Sie ihn aus! Es lässt ihn! runter. Du hast Nerven. Bruno, sperr diesen Hampelmann zum alten Mann. Zurzeit können sie mir noch mehr Puppen schnitzen. Komm schon. Wahrheit. Pinocchio. Oh, hallo, Papa. Erster neuer Mitarbeiter, alter Mann. An die Arbeit. Mein Sohn. Papa, ich hab so Sehnsucht nach dir gehabt. Endlich habe ich dich wieder, Pinocchio. Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen. Ich bin glücklich, dass ich wieder bei dir bin, Papa. Sie haben mich in diesen Keller gesperrt und gezwungen, Puppen für sie zu machen. Es ist eine Heidenarbeit. Und jetzt? Ach, ich bin viel zu müde, um nachzudenken. Ach, wenn ich doch bloß nicht hierher gekommen wäre. Oh, Mama, was haben wir ausgemacht? Pinocchio, alles in Ordnung? Schon gut, ich weiß. Ja, ja, Vater, mir geht's gut. Du wirst schon sehen, ich hol dich raus aus diesem Loch. Du? Pinocchio hatte vor, sich den Zauberring zu beschaffen. Schon in der nächsten Nacht schlich er zu Brunos Vater. Zwar schaffte es Pinocchio nicht, den Ring an sich zu bringen, aber immerhin gelang es ihm, sich wieder in eine Holzpuppe zurückzuverwandeln. Überglücklich ging er zu seinem Vater. Ja, ich spüre nichts mehr. Ich bin wieder aus Holz. Halt den Schnabel, Holzkopf. Das ist wunderbar, Pinocchio. Nur ich werde noch hier bleiben. Warum willst du hier bleiben? Weil ich für all diese armen, hässlich geschnitzten Puppen verantwortlich bin. Aber wenn du hier bleibst, werden sie dich zwingen, noch mehr hässliche Puppen zu machen. Ich schwör's, ich werde nie mehr welche machen. Pinocchio, geh jetzt bitte nach Hause. Wenn du nicht mitkommst, werde ich auch nicht gehen. Bitte sag sowas nicht. Wenn du hier bleibst, werden sie dich wieder verzaubern. Ich kann nicht ohne dich nach Hause gehen, Papa. Mein Sohn. Eins weiß ich genau, du bist der beste Papa auf der ganzen Welt. Pinocchio. Pinocchio sah ein, dass Geppetto für all die lebendig gewordenen Puppen, die er geschnitzt hatte, verantwortlich war. Und so ging er zu Brunos Vater und sagte: Boss, ich werde alles tun, was Sie verlangen. Ich werde betteln, stehlen, alles. Ja, sicher, mein Kleiner. Sieh zu, dass du möglichst viel Kohle bringst. Mach ich, Boss. Trau ihm nicht. Mach dir keine Sorgen, Bruno. Also machten sich Pinocchio und die anderen Puppen an die Arbeit. Aber es lief anders, als es sich Brunos Vater vorgestellt hatte. Denn die Holzpuppen säuberten das Städtchen. Überall, wo sie auftauchten, war es in kürzester Zeit blitzblank. Die Straßen waren sauber und in den Gärten blühten Blumen. Die Leute des Dorfes waren begeistert. Und Brunos Vater ging immer mehr das Geld aus. Meinst du, dass wir so den Boss klein kriegen? Lass uns mal nachsehen. Ihr habt schon seit 2 Wochen keinen Pfennig nach Hause gebracht. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich musste die Möbel verkaufen. Na, wenn Sie Geld für Essen und Trinken brauchen, warum suchen Sie sich da nicht eine Arbeit? Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Wenn Sie zu faul zum Arbeiten sind, dann müssen Sie und Bruno eben hungern. Du Lümmel. Halt! Was fällt dir ein? Mein Ring bringe ich sofort zurück. Alles funktioniert tatsächlich. Oh. Giorgio hatte den Ring ergriffen und ihn mit in die Welt der Feen genommen. Mit dem Verschwinden des Ringes aber wurde jeder Zauber, den er ausgelöst hatte, wirkungslos. Und so verwandelten sich die lebendig gewordenen Puppen wieder in die Holzstücke, aus denen sie geschnitzt waren. Pinocchio! Sieh mal, Papa! Alle Puppen haben sich zum Glück wieder in Holzstücke zurückverwandelt. Weißt du, mein Junge, diese Puppen waren nie richtig lebendig. Nein, nicht so wie du. Du bist mit Liebe und nicht durch Zauberei entstanden. Tja, Pinocchio, wenn du nicht arbeiten willst, wirst du vielleicht eines Tages mit einem Hut auf der Straße sitzen. Habt Erbarmen, wir bitten um eine milde Gabe. Denn wenn man nicht genügend Achtung vor sich selbst hat, um zu arbeiten, ist man nur ein Bettler. Ich werde bestimmt mein Leben lang hart arbeiten. Guter Junge. Oh, Papa, ich bin so müde. Hast du nicht gesagt, du wirst hart arbeiten? Ja, aber mir tun die Füße so weh. Ich kann keinen Schritt mehr laufen, bitte. Mein kleiner fauler Bär. Bruno und sein Vater saßen nun selber als Bettler am Straßenrand. Und Pinocchio, der ja nun eigentlich fortan hart arbeiten wollte, ließ sich von seinem Vater nach Hause tragen. Aber vielleicht hatte unsere Holzpuppe für heute schon genug gelernt und getan.